auf der Welt versuchen Wissenschaftler, das Rätsel der Abstammung des Menschen zu lösen, wobei sie jede Spur verfolgen und jedem Hinweis nachgehen. Oft gibt es nichts als Enttäuschungen. Mitunter aber hilft auch der Zufall ein Stück weiter und bringt überraschende Entdeckungen. Eine solche Zufallsentdeckung leitete um die Jahrhundertwende ein neues Kapitel in der Urmenschenforschung ein. Aber davon ahnte der deutsche Mediziner Dr. Haberer noch nichts, als er im Jahre 1899 eine chinesische Apotheke betrat. Guten Tag, bitteschön, was wünschen Sie? Kräuter, Pulver, Räucherstäbchen, Tinkturen, Mixturen? Ich möchte gern Drachenknochen kaufen. Oh, Drachenknochenpulver, das ist gut, sehr gut. Ich möchte kein Pulver, ich möchte die Knochen ganz. Auch Drachenzähne würde ich mir gern ansehen. Natürlich, natürlich. Herrliche Drachenknochen habe ich. Alle Sorten, große und kleine. Und wundervolle Drachenzähne. Sehen Sie. Versteinerte Knochen spielten früher als sogenannte Drachenknochen in der chinesischen Heilkunde eine wichtige Rolle. Meist wurden sie zu einem Pulver zerrieben, das dann als wahres Wundermittel gegen alle möglichen Krankheiten galt. Aber Haberer interessierte sich nicht für die Versteinerungen, weil er sich davon eine besondere Heilwirkung versprach. Er schickte sie vielmehr an seinen Freund Schlosser in München, der sich auf die Erforschung der ausgestorbenen Tierwelt spezialisiert hatte. Als Schlosser die chinesischen Versteinerungen untersuchte, fiel ihm ein merkwürdiger Zahn auf. Er prüfte, verglich und maß ihn sorgfältig und kam schließlich zu dem Ergebnis: Dieser Zahn ist der linke obere dritte Backenzahn eines Menschen oder eines bis dahin unbekannten Menschenaffen. Die Fachwelt horchte auf und verschiedene Forscher begaben sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf die Suche nach dem rätselhaften Wesen, von dem der Zahn stammte. So begann 1921 eine Gruppe von Wissenschaftlern im sogenannten Drachenknochenhügel, 40 Kilometer südwestlich von Peking, eine Ausgrabung. Einheimische hatten sie auf diesen Kalkhügel aufmerksam gemacht, denn hier fanden sie oft Versteinerungen. Bei diesen Grabungen entdeckte der schwedische Forscher Andersson aber auch einige Stücke Quarz. Quarz im Kalk? Wie mochten diese Quarzstückchen in die Höhle eines Kalkhügels gelangt sein? Wahrscheinlich hat das ein Lebewesen getan, das daraus Werkzeug herstellen wollte. Ich habe das Gefühl, hier ruhen die Reste eines unserer Vorfahren. Jetzt sollten wir noch intensiver suchen. Nach jahrelanger Suche fanden die Forscher endlich zwei Zähne, die denen des heutigen Menschen ähnelten. Einer, den diese Nachricht ganz besonders begeisterte, war der Kanadier Davison Black. Black war Medizinprofessor an einer Hochschule in Peking und interessierte sich brennend für die Urgeschichte des Menschen. Als er von dem aufsehenerregenden Fund erfuhr, leitete er eine groß angelegte Untersuchung in die Wege. Von einer amerikanischen Stiftung bekam er Geld für weitere Grabungen, die er neben seiner Professur von Peking aus leitete. Unter Aufsicht des schwedischen Forschers Bolin gruben sich die Wissenschaftler tiefer und tiefer in den Drachenknochenhügel. Aber immer waren es nur Tierknochen, die sie ans Tageslicht förderten. Doch eines Tages stürzte Ausgrabungsleiter Bolin in Blacks Zimmer. Black! Oh, gut, dass Sie da sind. Ist was passiert oder haben Sie was gefunden? Und ob ich was gefunden habe. Einen Zahn. Hier. Meine Güte, ist der groß. Und hier, die vielen Runzeln. Auf der Kauffläche zeigte der Zahn eine Reihe von Runzeln. Black verglich das Fundstück mit sämtlichen Affen- und Menschenzähnen seiner großen Sammlung. Ich bin ganz sicher, dieser Zahn muss der Überrest eines noch unbekannten, ausgestorbenen Menschen sein. Man könnte ihn Sinanthropus pekinensis nennen. Das heißt China-Mensch von Peking oder auch kurz Peking-Mensch. Black ließ sich eine goldene Uhrkette machen, an der in einem kleinen Behälter der Zahn befestigt wurde. Damit reiste er durch Amerika und Europa und holte die Meinung seiner Kollegen ein, von denen die meisten allerdings skeptisch blieben. Kühne Behauptungen haben wir schon dutzendfach gehört. Beweise wollen wir sehen. Mehr Beweise. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir von jedem alten Zahn gleich auf eine neue Art Urmensch schließen würden? Aber für Black war und blieb der Peking-Mensch Wirklichkeit. Man brauchte ihn nur noch zu finden. Doch das war gar nicht so einfach. Tiefer und tiefer gruben sich die Wissenschaftler in den Drachenknochenhügel. In 2 Jahren füllten sie 1500 Kisten mit Tierknochen. Dann, endlich, zeigten sich weitere Hinweise auf den Peking-Menschen. Weitere Zähne tauchten auf, Teile vom Unterkiefer und sogar vom Schädeldach. Allerdings waren es immer nur kleine Bruchstücke. Doch eines Tages, im Dezember 1929, war es soweit. Der Chinese Weng Chung-Pei, der jetzt die Ausgrabung leitete, meißelte einen vollständig erhaltenen Schädel aus dem Boden einer Höhle. Weil jede Erschütterung den Schädel zerbrechen lassen konnte, wurde er zunächst mit mehreren Lagen Wattepapier umwickelt. Dann wurden in Mehlbrei getränkte Tücher darum gelegt, die über dem Kohlebecken getrocknet wurden. Auf ähnliche Weise verpacken wir auch heute noch empfindliche Versteinerungen für den Transport. Viele der früheren Urzeitforscher waren Mediziner. Sie führten deshalb in die neue Wissenschaft Methoden ein, die sich in der Heilkunde seit langem bewährt hatten. So behandelt man Versteinerungen zum Beispiel wie ein gebrochenes Bein, das in einen dicken Gipsverband gepackt wird, damit sich kein Knochen verschieben kann. Den verpackten Schädel brachte Weng Chung-Pei nach Peking in das Labor von Davison Black. Black entfernte vorsichtig die Schutzhülle. Endlich! Endlich! Ich hab's gewusst. Ich hab es immer gewusst. Die werden alle Augen machen, die Zweifler. Um den Geburtstag des Peking-Menschen gebührend zu feiern, wurde ein großes Fest veranstaltet. Vertreter von 8 Nationen, Franzosen, Schweden, Engländer, Russen, Chinesen, Kanadier, Deutsche und Amerikaner, feierten bei Eisbein, Sauerkraut und Bier ihre Entdeckung. Ausgrabungsleiter Weng Chung-Pei unterhielt sich mit seiner Tischdame über die bisherigen Funde. Ich würde zu gern wissen, ob dieser Peking-Mensch ebenso leckere Sachen aufgetischt bekam. Der hat nicht schlechter gelebt als wir, wirklich nicht. Wir haben zum Beispiel Knochen vom Büffel, Schwein, Nashorn, Hirsch und Kamel ausgegraben. Und dazu noch Samen und Nüsse, die der Peking-Mensch gesammelt hat. Sehr abwechslungsreich. Aber so gut kochen wie unsere chinesischen Köche von heute, konnte er doch nicht. Sagen Sie das nicht. Bei dem gab's jeden Tag Braten. Denn an mancher Ausgrabungsstelle war die Asche- und Holzkohleschicht mehr als 6 Meter hoch. Das war ein Beweis dafür, dass der Peking-Mensch das erste menschliche Wesen war, das vor 500.000 Jahren mit Feuer umgehen konnte. Weil man später auch zertrümmerte und angekohlte Menschenknochen und Schädel fand, glauben manche Wissenschaftler, der Peking-Mensch hätte auch Artgenossen verspeist. Doch die Belege sind zu dürftig, um das endgültig beweisen zu können. Aber nicht nur Knochen und Holzkohle gruben die Forscher aus. In einer der Höhlen fanden sie 100.000 grob behauene Quarz- und Kieselstücke. Damit ist es vollkommen gesichert, dass der Peking-Mensch Werkzeuge herstellte. Doch Black interessierte sich vor allem für den versteinerten Schädel. Er machte sich daran, ihn von den anhaftenden Gesteinsresten zu befreien. Mit einer Metallsäge sägte er das Gestein ringsum scheibchenweise ab. Dann schliff er mit einem feinen Bohrer, wie ihn die Zahnärzte benutzen, die Feinheiten heraus. 4 Monate arbeitete er so in eine Wolke von Staub gehüllt und notierte nebenher die Beobachtungen, die er bei der Arbeit machte. Schädelinhalt? Na, so circa 1000 Kubikzentimeter. Das bedeutet, dass der Peking-Mensch eine Gehirngröße gehabt haben muss, die zwischen der von Menschenaffen und Jetztmenschen liegt. Verfluchter Staub. Starke Überaugenbürste, Stirn flach, kaum angedeutet. Unterkiefer ohne Kinn. Währenddessen gingen die Ausgrabungen weiter. Zentimeter um Zentimeter arbeiteten sich die Forscher in die Tiefe. Monat um Monat, Jahr für Jahr. Insgesamt wurde über 10 Jahre im Drachenknochenhügel gegraben. Zum Schluss war die Grabung mehr als 50 Meter tief. Ein 16-stöckiges Haus hätte ohne weiteres hineingepasst. Und immer wieder fanden sich Reste von Menschen. Mal ein Zahn, mal ein Stück Knochen. Insgesamt Reste von mehr als 40 Männern, Frauen und Kindern wurden im Drachenknochenhügel gefunden. Alles, was ihm an menschlichen Ausgrabungsstücken ins Labor gebracht wurde, bearbeitete Black selbst. Jeden Knochensplitter, jeden Zahn putzte, maß, beschrieb, zeichnete und ordnete er selbst ein. Und das, obwohl er krank war. Todkrank. Ein Freund hatte ihm geraten: Sie sollten endlich einmal Urlaub machen. Das Klima hier bekommt Ihnen nicht. Und dann der viele Staub. Unsinn. Sehen Sie, für eine Tätigkeit, die ich mir als schönste immer gewünscht habe, werde ich auch noch bezahlt. Wenn das nichts ist. Black machte weiter. Und so kam es, dass ihn seine Sekretärin eines Morgens über den Schreibtisch gebeugt fand. Seine Hand umklammerte noch ein Schädelstück des Pekingmenschen. Ein Herzschlag hatte seinem Leben ein Ende gesetzt, das er ganz der Erforschung dieses Urmenschen gewidmet hatte. Als Nachfolger Blacks wurde der deutsche Forscher Weidenreich nach Peking berufen, der die Untersuchungen fortsetzte. Inzwischen wurden auch aus anderen Teilen der Welt, zum Beispiel aus Java, Funde von Urmenschen gemeldet. Eines Tages kam der Forscher Königswald mit einer Kiste voll Versteinerungen, die er in Java ausgegraben hatte, nach Peking. Über das erste Urmenschentreffen der Weltgeschichte berichtete er: Auf dem großen Tisch in Weidenreichs modern eingerichtetem Laboratorium hatten wir unsere Funde ausgelegt. Auf der einen Seite die chinesischen, auf der anderen Seite die javanischen Schädel. Alle Einzelheiten wurden anhand der Originale verglichen. Und überall zeigte sich eine weitgehende Übereinstimmung. Beide Typen des fossilen Menschen gehören also zweifellos eng zusammen. Diese Annahme erwies sich als richtig. Später fand man Verwandte des Peking-Menschen auch in Ost- und Nordafrika, in Syrien, Spanien, Ungarn und Deutschland. Die Wissenschaftler beschlossen daher: Wir fassen diese ganze Gruppe nahe verwandter Urmenschen, die vor 1,5 bis 1,25 Millionen Jahren als Jäger und Sammler in vielen Gebieten der Erde lebten, das Feuer kannten und Steinwerkzeuge herstellten, unter dem Sammelbegriff Homo erectus zusammen. Homo erectus heißt aufrechter Mensch, denn aufrecht ging dieser Urmensch zweifellos. Aber steht es für die Wissenschaftler ebenso außer Zweifel, dass wir alle von diesem aufrechten Menschen abstammen? Das haben viele meiner Forscherkollegen früher angenommen. Aber mittlerweile neigen wir doch mehr zu der Ansicht, dass es sich bei dem Homo erectus um eine ausgestorbene Seitenlinie des Menschen handelt. Und das ist absolut sicher? Was heißt schon absolut? Das ist lediglich der Schluss, den wir aus dem bisher vorliegenden Material ziehen müssen. Natürlich kann es sein, dass neue Funde gemacht werden, die unsere Ansichten korrigieren. Es gibt schließlich noch viele Lücken in unserem Wissen von der Abstammung des Menschen. Und letzten Endes weiß man auch nur sehr wenig über die Entwicklung und das Leben des Peking-Menschen, dessen Überreste in unserer Gegenwart überdies nur eine kurze Gastrolle spielten. Denn im Zweiten Weltkrieg gingen sämtliche Funde aus dem Drachenknochenhügel verloren. Nur Fotos, Modelle und Zeichnungen zeigen, dass es ihn einmal gegeben hat, den Sinanthropus pekinensis, den Peking.